Einen wunderschönen guten Morgen nochmal von mir. So viele Leute, Dankeschön an das wunderbare Lobpreisteam. Schön wieder hier zu sein in Deutschland. Wir sind einige Zeit in Europa unterwegs hier mit unserem Sohn Clayton, der seine Verwandten kennenlernen muss. Seine Opa, Oma, Onkel, Tanten und viele andere Leute, die in unserem Leben, in Debbie's und meinem Leben eine ganz wichtige Rolle gespielt haben in den letzten 40 Jahren. Das ist eigentlich unser Grund, warum wir hier in Europa sind. Wir sind nicht hier, um dieses Mal hier viele Dienste zu machen, obwohl wir eben jetzt hier sind und auch in Österreich ein Seminar machen werden. Aber der Grund ist, dass unser Sohn seine Wurzeln kennenlernt. Und jetzt sind wir eben auch hier, weil Liechtenstein ist ja Teil unseres Lebens und wir sind Teil ihres Lebens, ob sie wollen oder nicht. Da kommen sie nicht raus, weil wenn Gott Verbindungen schafft, dann schafft Gott Verbindungen. So einfach ist das. Und ich habe mich als junger Mann verpflichtet, als ich begonnen habe, dem Herrn zu dienen. Wo Gott Verbindungen schafft, da halte ich mich dran. Und wo Gott sie nicht schafft und Menschen sie knüpfen wollen, da gibt es keine Chance. Das ist ganz eine einfache Sache. Und ich habe nie in meinem Leben versucht, irgendwelche Verbindungen zu haben oder menschliche Wege zu gehen oder versucht, mit irgendwelchen großen Diensten oder großen Menschen verknüpft zu sein, sondern ganz einfach, da wo der Herr mich verknüpft, da bleibe ich dran. Und da wo er mich verknüpft, da will ich auch nicht verknüpft oder verbunden sein. So simpel und so einfach ist das. Heiliger Geist, wir danken dir. Wir danken dir, wir danken dir. Dass wir dir so vertrauen können. Geist Gottes, du bist nicht nur willkommen hier, sondern wir sehnen uns nach dir. Unser Herz schreit nach dir, wie der Hirsch lechzt nach dem Wasser, so lechzt unsere Seele, unser Herz nach dir, o Herr. Wir sehnen uns, Geist Gottes, dass du heute Morgen alles das tun kannst, was in deinem Herzen ist. Dass Jesus Christus heute verherrlicht wird. Dass heute am Ende dieses Gottesdienstes kein Mensch verherrlicht wird, kein Mensch im Mittelpunkt steht, sondern Jesus Christus, er ganz alleine. Und Heiliger Geist, dafür geben wir uns dir ganz hin, wir liefern uns dir ganz aus. Wir sagen, alles, was du tust, das wollen wir ehren. Alles, was du tun möchtest, dem wollen wir uns unterordnen. Möge das geschehen heute Morgen, das du am Herzen hast, nicht was Menschen geplant haben. Das ist unser Verlangen und dafür geben wir uns dir auch ganz hin. So, herzlichst willkommen, Geist Gottes. Unsere tiefe Sehnsucht heute ist nach dir und nach deinem Ausdruck. Und wir danken dir, dass wir dir dafür vertrauen können. Denn du bist so vertrauenswürdig. Danke, Heiliger Geist. Ich habe viel nachgedacht und viel nachgesinnt und viel mit dem Herrn geredet darüber, was ich heute Morgen hier mitteilen soll. Und für mich ist immer die Frage, wenn ich irgendwo diene, was möchte der Herr sagen? Für mich ist niemals die Frage, also ich habe ganz, ganz in jungen Jahren gelernt, vor mehr als 40 Jahren habe ich gelernt, die Bibel niemals zu lesen, um Predigten zu finden. Und wisst ihr, dass man denkt sich, ja, das tut man ohnehin, aber die Tatsache ist, die meisten Prediger, die ich kenne, die lesen die Bibel, um Predigten zu finden, die sie dann nächste Woche predigen müssen. Das ist eine Tatsache. Aber ich habe mich in sehr jungen Jahren entschieden, niemals werde ich das tun. Ich lese die Bibel, um mich selbst zu ernähren, um Gott, damit Gott zu mir sprechen kann. Und er muss mir sagen, was er will, dass ich sage. Und wenn er mir nichts sagt, dann habe ich auch nichts zu sagen. Wenn er mir was sagt, dann habe ich das zu sagen, was er mir sagt. Egal, ob es lang ist oder kurz ist oder ob ich sie schon 20 Mal wiederholt hat, das spielt für mich keine Rolle. Und ich habe die letzten Tage und vielleicht 2 Wochen immer wieder darüber nachgesinnt und mit dem Herrn darüber geredet, über diesen heutigen Morgen. Und immer wieder kam ich zurück zu einem Abschnitt in der Bibel, wovon ich überzeugt bin, dass der Herr heute Morgen davon und darüber zu uns sprechen möchte. Ich verwende die Schlachterbibel, einfach um ein bisschen, ich wechsle ständig ab. Ich habe alle möglichen Bibeln immer wieder verwendet, eine Zeitung der Elberfelder, aber zurzeit bin ich bei der Schlachter. Und 1. Mose 1, Vers 1 bis 3, ich dachte mir eigentlich, der Herr hat mir das so aufs Herz gelegt, und ist eigentlich schon interessant. Am Anfang des Jahres, die erste Predigt, die ich hier im deutschen Bereich mache, spreche ich vom Anfang der Bibel. Das hat irgendwie mir zusammengepasst. 1. Mose 1, von Vers 1 bis 3. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Viel könnte man über diesen Bibelabschnitt reden, aber ich möchte einige Punkte herausstreichen, die mir besonders wichtig geworden sind und die, so glaube ich, auch wenn wir sie im Herzen ergreifen können und wenn wir sie im Leben anwenden, dann werden sie ganz tolle Resultate in unserem Leben bringen. Wisst ihr, eine der größten Verführungen überhaupt, denen wir aufsitzen können, ist, dass wenn wir noch eine neue Offenbarung bekommen oder noch ein prophetisches Wort vom Herrn bekommen, dann ändert sich unser Leben. Habt ihr gewusst? Das ist eine ganz, ganz große Verführung. Die Verführung ist nämlich die, dass wir glauben, die Offenbarung ändert unser Leben. In Wahrheit ändert die Anwendung der Offenbarung unser Leben. Nicht die neue Offenbarung. Da gibt es Leute, die sind voll von prophetischen Worten, die sind voll gepflastert von oben bis unten und nichts hat sich geändert in ihrem Leben. Da gibt es Leute, die haben alle die letzten, neuesten Offenbarungen alle zu Hause aufgestapelt und nichts hat sich geändert in ihrem Leben. Wenn du das nicht angewendet hast, was der Herr zu dir gestern gesagt hat, aber du glaubst, wenn er dir heute was Neues sagt, ändert sich dein Leben, dann bist du auf einem Irrweg, mein Freund. Das müssen wir uns einmal ganz klar machen. Es ist die Anwendung dessen, was Gott zu uns sagt, das in unserem Leben diese Veränderung und diese Transformation bringt. Und wenn ich sehe, wie viele Leute einfach dem nachjagen, noch mehr wissen, noch mehr wissen, und sie dann in Wirklichkeit von Enttäuschung zu gehen, das bricht mir mein Herz, das schmerzt mir im Herzen. Und manchmal denke ich, ich wünschte, ich könnte die Leute so richtig, wie wir Österreicher das so machen, so beim Krawattel backen und mal so an die Wand ein bisschen, weißt du, so richtig so, wach doch endlich auf. Wach doch endlich auf, leb endlich das, was der Herr dir gezeigt hat. Setz es in die Praxis um, was er dir bereits geoffenbart hat. Wende das mal an in deinem täglichen Leben und dann wirst du sehen, wie schnell dein Leben sich auch wahrhaftig verändert. Und in diesem Abschnitt sind einige Punkte, die mir so besonders herausgestochen sind, die ich ganz sicher bin, dass wenn du sie wirklich in deinem Leben anwendest, es kann gar nicht anders sein, dass dein Leben sich nicht verändert. Das Erste, was ich hier herausgreifen möchte, ist, dass Gott macht aus Chaos etwas ganz, ganz Vollkommenes, Herrliches und Perfektes. Wenn die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde war wüst und leer. Im Hebräischen hat das die Bedeutung von Leere, von Chaos, von Verwirrung, von Dunkelheit. Und wisst ihr, und das Geniale war, und das finde ich so genial bei Gott, er ist so anders, als wir Menschen es uns leider sehr oft im Herzen ergriffen haben. Der Mensch braucht etwas Gutes, um was Gutes rauszubringen, aber Gott ist genau das Gegenteil. Gott macht Chaos, um etwas Gutes daraus zu bringen. Wenn ich dir schlechtes Material gebe und sage, bau was damit, was kommt raus? Ein schlechtes Bauwerk. Wenn du Gott schlechtes Material gibst und sagst, bau was, was kommt raus? Ein perfektes Bauwerk. Ist das nicht genial? Wisst ihr, und so ist unser Gott. Gott sah das Chaos und Gott nahm das Chaos und aus dem Chaos brachte er Gutes hervor. Er schuf eine vollkommene Welt. Am Ende sagte er, alles war gut. Alles, was er geschaffen hat, war gut. Er sah das Licht war gut. Er schuf die Erde, es war gut. Und am Ende schuf er noch den Menschen und da war es nicht gut, da war es sehr, sehr gut. Nur beim Menschen hat er gesagt, dass das sehr gut war. Du sag mir mal, wer in dieser Welt schlechtes Material nehmen kann und was Vollkommenes daraus machen kann. Es wäre genial, ha? Und das müssen wir mal im Herzen ergreifen. Gott braucht nichts Gutes, um Gutes zu machen. Ganz im Gegenteil, das Gute steht Gott im Weg. Was? Das Gute steht Gott im Weg? Ja, ja. Lies mal die Bibel durch, schau mal alleine an den Erlösungsplan Gottes. Gott braucht nicht gute Menschen zu nehmen, um sie besser zu machen. Das ist ja das verkehrte und falsche Evangelium. Ah, der Mensch ist gut und nimm Jesus in dem Leben dazu, dann wird es ein bisschen besser. Nein, der Mensch ist hoffnungslos verloren, in Sünde, in Gebundenheit, im Chaos, im Elend, in der Verwirrung. Und Gott macht eine neue Schöpfung aus dem Chaos. Und wisst ihr, wenn die Bibel sagt, im 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Wort für neu hier im Griechischen bedeutet etwas, was es noch vorher noch nie gab. Etwas ganz Neues. Ich habe in Brasilien mal darüber gepredigt, dass Gott Make-up hasst. Da habe ich Probleme bekommen. Denn weißt du, ich lebe jetzt seit fast Make-up. Ich lebe jetzt seit fast, lasst euch nicht stören, wenn hier meine liebe Frau ein bisschen redet, Clayton versteht ja kein Deutsch, die Debbie übersetzt das für ihn. Weißt du, in Brasilien, wenn du zu einer Hochzeit gehst, da kennst du die Frauen nicht mehr, die du vorher gekannt hast. Es ist tatsächlich so. Ihr könnt meine liebe Debbie fragen. Wie oft kamen wir zu einer Hochzeit und ich sage zu Debbie, siehst du die Frau da drüben? Irgendwie denke ich mir, ich habe sie schon mal wo gesehen. Und die Debbie sagt, ich denke auch. Und dann kommt ein Mann hin zu ihr und nimmt sie im Arm. Oh, das ist seine Frau. Die sind ja gute Freunde von uns. Die verwenden Stunden, um sich so zu verstellen, dass du sie nicht mehr kennst. Und das ist für sie ganz, ganz wichtig. Sie gehen zu einem speziellen Make-up-Spezialist und Haarspezialist. Nicht die Braut, sondern die Gäste, die weiblichen Gäste. Und dann habe ich mal gepredigt darüber, dass Gott Make-up hasst. Und da waren sie alle etwas schockiert. Natürlich, du kannst dir in dein Gesicht schmieren, was du willst. Das ist zwischen dir und deinem Ehemann. Das hat mit mir nichts zu tun, auch mit Gott nichts zu tun. Aber wisst ihr, wir haben oft auch so diese geistliche Vorstellung, komm zu Gott, er macht dich etwas besser. Er gibt ein bisschen Make-up drauf bei dir, dann schaust du besser aus, als du vorher ausgesehen hast, bevor du zu Gott kamst. Aber das ist völlig absurd. Gott nimmt Chaos und gibt nicht Make-up draus, damit das Chaos etwas besser aussieht. Aber so leben so viele Christen. Die leben und leben immer noch im Chaos, das halt ein bisschen versteckt ist und jetzt sieht es besser aus. Und da haben wir Christen, bald hätte ich gesagt, nicht gelernt, das stimmt, aber sind wir Christen auch nicht dahin erzogen worden, Make-up-Spezialisten zu sein, nämlich am Sonntagvormittag um 9.30 Uhr. Zu Hause ist das Chaos und sobald wir durch die Tür reinkommen, wie geht's dir? Gut. Danke, geht mir gut. Und das Herz schreit, das stimmt dir gar nicht, du lügst dir, es geht dir hier gar nicht gut. Soeben hast du Chaos gehabt, soeben hast du zu Hause gestritten mit deiner Frau, mit deinen Kindern hast du Zoff gehabt und jetzt gehst du rein bei der Tür und gibst das Make-up rauf, damit alle glauben, du schaust jetzt gut aus. Aber ist es nicht so, dass wir Christen so dahin erzogen worden sind, dass wir uns präsentieren auf eine Art und Weise, das mit dem Innerlichen nicht zusammenpasst? Und das darf nicht sein. Denn der Herr will eine Braut, die ohne Make-up auch ohne Flecken und Runzel ist. Und wisst ihr, und eines der Gründe, warum wir so gelernt haben zu leben, weil wir niemals im Herzen entgriffen haben, dass er liebt es, aus dem Chaos völlig Vollkommenes und Neues zu schaffen. Und da wir das im Herzen nicht ergriffen haben, was ist das? Wir sehen unser Chaos, wir sehen unsere Verwirrung, wir sehen unsere Dunkelheit, wir sehen unser unverändertes Leben, unser altes Wesen. Und dann merken wir, das darf doch als Christ nicht so sein, also geben wir ein bisschen Make-up drauf. Anstatt ähnlich im Herzen zu ergreifen, in Christus bin ich eine neue Schöpfung. In Christus ist das Chaos in Vollkommenes verwandelt worden. In Christus ist das Schwache stark geworden. Und das war das Geniale, dass Gott das Chaos nicht nur etwas verändert hat, sondern dass Gott aus dem Chaos, aus der Verwirrung, aus der Dunkelheit völlig Neues geschaffen hat. Und das Neue war gut. Und das Neue war vollkommen. Darum hat uns Paulus ja so auch eingetrichtert im 2. Korinther, im 5. Kapitel. Von nun an erkennen wir niemand mehr im Fleisch an. Auch wenn wir Christus im Fleisch erkannt haben, so kennen wir ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Darum sagt er dann darauf, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Wisst ihr, die Welt hat die Schnauze voll von Religion und religiösem Christentum, das kann ich dir sagen. Aber die Welt hat einen Hunger, eine Sehnsucht, wenn Leute sagen, wenn es nach mir ging, wäre eigentlich nichts da außer Chaos, Verwirrung, Dunkelheit, Mist. Aber da es von ihm abhängt und nicht von mir, ist alles, was chaotisch war, neu geworden und gut geworden. Und wir müssen ähnlich weg von diesem wir schaffen, wir machen, wir verändern. Wie viele Christen überall, das ist ja nicht nur im deutschsprachigen Bereich und in deutschen Ländern, auf der ganzen Welt, wo ich Kontakte habe, wie viele Christen sind ausgelaugt, sind müde, sind fertig, sie können und sie wollen auch nicht mehr. Und weißt du, warum sie nicht mehr wollen? Ich habe einen sehr, sehr, sehr, sehr engen Freund. Dieser Mann war 30 Jahre lang von Gott verwendet auf eine außergewöhnliche Art und Weise. Hat hunderte Gemeinden gegründet in vielen Ländern dieser Welt. Ich bin oft mit ihm gereist, Afrika, viele Länder dieser Welt. Und Gott hat diesen Mann so genialst verwendet. Und nach einigen Jahrzehnten dem Herrn dienend und für den Herrn große Dinge getan zu haben, ist er ausgebrannt, kaputt, Ehe kaputt, alles kaputt. Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand, um diesem Mann zu helfen. Und er saß auf meiner Couch und er sagte, Reinhard, ich bin zu müde. Ich schaffe diesen ewigen Kampf nicht mehr gegen die Versuchung der Sünde. Es hat mich ausgebauert. Und ich habe versucht, ihm zu erklären, dass das ja kein Christenleben ist. Der Kampf gegen die Sünde, der wurde ja bereits von Christus für mich erledigt. Wenn ich lerne, in einfacher Hingabe an ihn zu leben und wenn ich lerne, im Herzen zu ergreifen, dass er hat aus dem Chaos Neues gemacht und nicht ich muss mich jetzt zu einem besseren Menschen machen, der ständig gegen die Sünde ankommt, kämpft und irgendwann hofft, ein bisschen Sieg zu erlangen. Natürlich macht das müde, natürlich powert das aus, natürlich macht uns das fertig und macht uns das auch kaputt. Logisch. Und ganz am Anfang hat Gott bereits gezeigt, ich mach das Chaos nicht ein bisschen besser, sondern ich nehme Chaos, ich nehme Verwirrung, ich nehme Dunkelheit und dann mache ich was draus und das ist gut, das ist vollkommen, das ist neu. Also schau auf dein eigenes Leben, schau, egal wie viel Chaos, wie viel Verwirrung, wie viel Dunkelheit da ist, die Lösung ist nicht, dass du dich da rausziehst beim Schopf, dass du dich da besser machst, dass du ähnlich dieses Chaos vertreibst, sondern die Lösung ist, dass du in einer simplen Hingabe und im einfachen Herzensglauben an das vollbrachte Werk unseres Herrn Jesus Christus dein Leben lebst und dann wirst du sehen, wie sich alles ändert. Wisst ihr, wenn ich daran denke, wie konträr Gottes Werk und Gottes Wirken doch ist zum Wirken des Menschen. Der Mensch nimmt gute Menschen und macht sie etwas besser. Gott nimmt Sünder und macht sie zu Heiligen. Ist schon ein genialer Gedanke, dass wir Sünder waren, aber nee, wir sind nicht mehr Sünder aus Gnaden errettet. Ich kann mich erinnern, ich saß mit diesem sehr, sehr engen Freund von mir, einem Pastor aus Großbritannien, und wir haben da eine Diskussion, ein ganz enger Freund, also seit 40 Jahren ein Herzensfreund. Und er wollte mich davon überzeugen, dass wir alle Sünder aus Gnaden errettet sind. Und ich habe zu ihm nach circa einem Stunden Gespräch, ich habe gesagt, hör zu, verbleiben wir einfach so. Wir sind nach wie vor sehr enge und gute Freunde, aber verbleiben wir einfach so. Du bleibst Sünder aus Gnaden errettet und ich bleibe heiliger, gerecht in Gott und in Jesus Christus. Machen wir es ruhig so. Du kämpfst weiterhin an in deinem Leben, ständig versuchen, ein besserer Sünder zu werden. Denn ein Sünder muss ja sündigen von der Natur her. Ist ja ganz logisch, ein Hund bellt, eine Katze miaut, ein Sünder sündigt. Ist ja logisch, ist ja Teil seiner Natur. Ich habe gesagt, du bleibst ruhig, dein Sünder gerettet aus Gnaden, ich bleib heiliger. Und wenn dir das Leben so passt, dann okay, genieß dein Leben. Ich sehe ja eh, dass du es nicht so wirklich genießt und deine ständigen internen Kämpfe hast. Und wisst ihr, Gott nimmt den Sünder und macht ihn zu einem Heiligen. Gott nimmt den Versager und macht ihn zu einem Gewinner. Stell dir das mal vor. Einen Versager nimmt er, macht er zu einem Gewinner. Darum sind wir Überwinder, die durch ständige Kraftanstrengung lernen, im Leben als Christen zu überwinden. Steht es so drin im Wort? Darum sind wir Überwinder, die je mehr wir lernen, im Fasten und Beten zu kämpfen, desto mehr werden wir auch überwinden. Steht es so im Wort? Ja, wie steht es denn im Wort? Darum sind wir mehr als Überwinder, Römer 8, Vers 37. Wir sind keine Überwinder, wir sind mehr als Überwinder. Denn überwunden hat bereits er. Er hat das Chaos genommen, er hat den Verlierer zum Sieger gemacht. So genial ist unser Gott. Gott braucht keinen, der schon es geschafft hat durch gute Vorsätze. Schau dir mal an, die guten Neujahrsvorsätze, die funktionieren ja ohnehin nicht. Habt ihr gewusst, dass laut einer Statistik in den USA, und ich kann mir denken, das ist bei uns im deutschsprachigen Raum bestimmt nicht viel besser. Laut einer Statistik in den USA werden in etwa die Hälfte aller Neujahrsvorsätze bereits in den ersten 24 Stunden gebrochen. Und die Leute lernen nicht und machen immer noch Neujahrsvorsätze. Wir wissen ja ohnehin, das geht nicht. Aber dieses Jahr mache ich es anders. Also dieses Jahr nehme ich ähnlich ab. Ja, die ersten zwei Wochen, die ersten drei Wochen. Und dann ist alles wieder auf dem Tisch, was wir nicht angreifen sollten. Und wir greifen es doch an. Ah, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Und wir versuchen unser Leben mit ständiger eigener Anstrengung besser zu machen, anstatt zu verstehen, ich bin nie dazu berufen worden, Überwinder zu sein. Ich bin dazu berufen worden, mehr als Überwinder zu sein. Weil der Versager wurde zum Überwinder durch das, was Jesus Christus für mich am Kreuz getan hat. Und wisst ihr, und das sehen wir schon ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, wie Gott kein gutes Material braucht, um Gutes daraus zu machen. Paulus sagt es ja so schön an die Korinther, wenn er sagt, schaut mal unter euch, wo sind die Nobeln dieser Welt? Wo sind die Weisen? Wo sind die Klugen? Wisst ihr, wenn heute Paulus leben würde, dann würde er sagen, schaut mal den Reinhard an. Wo ist der Clevere? Wo ist der Noble? Zerstört mit 12 Jahren 3 Selbstmordversuche, als Kind sexuell missbraucht, komplett kaputt, gebunden bis zum Oben hinauf. Wenn in meinem Leben, wenn mein Leben nicht ein Beweis ist, dass Gott aus Chaos Gutes macht, dann wie viele Beweise braucht ihr dann noch? Die Schöpfungsgeschichte beweist uns es, aber viele unserer eigenen Leben beweisen ganz das Gleiche. Das Chaos wird nicht in Gutes verändert, indem wir uns anstrengen, Gutes hervorzubringen, sondern Chaos wird in Gutes verändert, indem wir den Schöpfer in unserem Leben akzeptieren und annehmen als der, der er tatsächlich ist und uns ihm hingeben und uns seinem wunderbaren, herrlichen Prozess der Veränderung einfach ausliefern. Versager werden zu Gewinner. Unfähige werden zu Fähige. Wisst ihr, die Leute, die eigentlich die Unfähigsten sind, denen gibt Gott oft Aufgaben, wo wir denken, da hätte sich eigentlich jemand anders aussuchen müssen. Hört euch diese Geschichte an. Komm rauf hier, du bist so hübsch, die sehen dich sicher alle gern. Wir waren bei der Schule, die er hat, der EPS, der Schule der Übernatürlichen und Supernatural. Stay here so I can help me. Das Prophetische und Übernatürliche. Das Prophetische und Übernatürliche. Und außer der Diplom zu den Studenten gab, jeder hat 5 Minuten was zum Sagen. Und während dieser Zeit, es war mir bewusst, dass ich hätte fast 80% der jeder, der Zeugnis gegeben hat oder eine Geschichte erzählt hat, hat von Missbrauch in ihrem Leben erzählt. Und ich war so schockiert, dass die Zahl so hoch war. Und als ich an das gedacht habe, ich glaube, innerhalb von einer Minute hat der Herr mir so einen Plan, so einen starken Plan gegeben, dass wir ein Stadion mieten sollen für einen halben Tag, von Mittag bis Mitternacht. und dass wir einen Gratis-Eintritt geben soll, dass jeder, der Missbrauch erlebt hat, um ein Stadion wird nicht genug. Ich bin sicher, in ein Stadt, ein Stadion wird nicht genug sein. Da wird mehr als, wie viel passt in ein Stadion? 80.000, da wird sicher mehr sein. Es wird übervoll, aber wir sollten Gratis-Eintritt verlangen und wir sollten dann Reinhard haben, der da vorne steht und von den Sachen von Herzen, das Herz, wie sage ich das? Herzveränderung, diese Lehre, lehrt und eine, wie heißt das, Silvia? Fernanda? Eine Psychologin? Eine Psychologin, ein Kinderpsychologen da haben soll, der das Dinge erklärt von der Bühne und dass wir Musiker haben soll, am liebsten die Missbrauch erlebt haben und geheilt worden sind, aber nicht dann anderen, der wir kennen Leute, die arbeiten mit solchen Leuten, die Musiker sind und dann die Studenten, die das erlebt haben und geheilt sind, gehen um das Stadion und beten, für wem sie die Hände auflegen sollen und für wem sie beten sollen. Und das alles innerhalb von einer Minute habe ich alles bekommen. Und dann habe ich das mitgeteilt bei der nächsten Zeremonie, der nächsten Schule. Und da war eine Frau dort und sie arbeitet mit den Frauen, wie heißt Frauen, die Missbrauch erlitten haben. Frauen, die Missbrauch? Sie hat einen Dienst und sie war so berührt, sie hat gesagt, ich würde dir helfen, das in Erfüllung zu bringen. Und eigentlich wollte ich habe nur die Idee gehabt, ich wollte eigentlich wirklich nichts machen. Ich habe gesagt, ich habe diese Idee bekommen, ich habe einfach mitgeteilt, aber dann für mich war es, okay, irgendjemand nimmt das und lauft mit dem. Ich wollte eigentlich nichts weitermachen. Und dann, sie hat gesagt, ich habe eine Freundin, ich habe sie kennengelernt und sie ist sehr reich, Millionärin oder weiß es nicht, sie ist sehr, sehr reich. Und sie arbeitet auch, für the Sex Trafficking. Ja. Wie heißt das? Weißt du das? Ja, Sex Trafficking, das verstehen die. Weil Leute, die Sex Trafficking, er weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch, er weiß auch nichts, also. Ihr wisst. Diese Leute, sie arbeitet mit diesen Leuten und sie wollte, dass ich ein Treffen mit dieser Frau habe. Und dann sie sitzt zusammen und sie sagt, okay, ich werde auch unterstützen. Die wollen mir beide unterstützen. Ich sagte, die wollen mich unterstützen. Ich war nie missbraucht, ich habe nie Missbrauch erlebt. Ich kann kaum Portugiesisch reden. Ich bin nicht so, ich kann Dinge organisieren, aber in diese große, ein Ding zu organisieren in der Stadt. Ich habe gesagt, Herr, ich bin the least qualified. Die am wenigsten qualifiziert. Am wenigsten qualifiziert sind, dies zu machen. Warum hast du mir diese Aufgabe gegeben? Ja? Und denn ich glaube, ich war der Einzige, der gehört hat, was der Herr gesagt hat. Da war ein Raum voll von Leuten, aber niemand hat reagiert auf das. Und dann sie hat gesagt, okay, wir sollten Pläne machen. Was willst du dann nachher als Follow-up machen? Sag, ich weiß es nicht, ich will gar nichts machen. Du mach das. Und sie hat gesagt, na, du musst es machen und du musst ein Datum haben. Also machen wir das im Dezember, also jetzt dieses Jahr im Dezember 2023. Ein Jahr Zeit habe ich, alles zu machen. Was soll ich machen? Und so, wenn wir zurückgehen jetzt im Februar, wir haben noch ein Treffen. Sie hat schon ein ganzes Plan für den Follow-up, für die ich weiß es nicht, aber das wird wirklich passieren und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, aber irgendwie, glaube ich, werde ich das machen. Ich habe gesagt, wir werden euch weiter am Laufenden halten. Und weißt du, als wir nach Hause gefahren sind, wir sind direkt nach Hause gefahren von unserem Abschluss unserer Schule, unserer EPS. Und wir sitzen im Auto, Debbie, Matthäus und ich. Und Debbie fängt an zu erzählen, als ich dort saß und beim Abschluss, als du die Diplomas überreicht hast, die Abschlusszertifikate, plötzlich kam das über mich, wir müssen ein Stadion mieten. Ich habe gesagt, was, Stadion? Hast du mal nachgedacht, wie viel das kostet? Das geht in die, was weiß ich, 100.000 oder mehr Euro. Und warum Stadion? Mach was Kleines. Nein, ich habe das so empfunden vom Herrn. okay, mach das. Und dann kam die Debbie zu mir am nächsten Tag und sagte, weißt du, ich bin so gesessen an meinem Bett, ich habe gebetet und plötzlich war mir bewusst, ich bin die am wenigst Qualifizierten, um sowas zu tun. Da gibt es Leute, die haben große Veranstaltungen gemacht, die haben große Dinge organisiert. Ich noch nie in meinem Leben. Und plötzlich wurde mir bewusst, und genau darum ist sie die am qualifiziertesten, weil sie die am unqualifiziertesten ist. Und wisst ihr, genau das macht Gott. Gott nimmt das Chaos und macht was Geniales daraus. Gott nimmt den Unqualifizierten und macht einen Qualifizierten daraus. Gott nimmt den Versager und macht einen Gewinner daraus. Gott nimmt den Verstoßenen und macht den Angenommenen daraus. Und wenn wir mal in unserem Herzen ergreifen, Gott braucht nichts Gutes, um es besser zu machen. Gott braucht chaotisches, verwirrtes, verfinstertes Material, um etwas Herrliches daraus zu schaffen. Und darum tun sich ja beim wahren, simplen Evangelium und beim vollbrachten Werk des Kreuzes und bei der Botschaft vom Neuen Bund die Starken so schwer. Denn die Starken, die wollen ja alles erreichen und Jesus sagt, sorry, mit dem Material kann ich nicht viel anfangen. Diejenigen, die gelernt haben, das Leben unter Kontrolle zu haben, die tun sich am schwersten mit dem vollbrachten Werk des Kreuzes. Weil sie plötzlich merken, ich muss zuerst schwach werden, um stark zu sein. Ich muss zuerst zum Ende meiner selbst kommen, um zum Anfang seiner Kraft zu kommen. Und wisst ihr, Paulus musste das auf sehr tragische Art und Weise erleben, als er im 12. Korintherbrief, im 2. Kapitel geschrieben hat, dreimal habe ich zum Herrn geschrien, er möge doch dieses Problem von mir nehmen. Der starke Paulus, der selbstdisziplinierte Paulus, der die Gemeinde verfolgt hat, der eine eiserne Disziplin hatte. Dieser Mann musste zu dem Punkt kommen, wo er gesagt hat, und jetzt freue ich mich worin? In Schwachheiten. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und mein lieber Freund, ich möchte dir etwas sagen. Die Gemeinde Jesu Christi ist auf einem Weg dahin, wo alles menschlich Starke zerstört werden wird vom Herrn selbst. Ich kann mich erinnern, in 2014 gab der Herr mir ein klares prophetisches Wort für seine Gemeinde. So klipp und klar, wo ich lange mit dem Herrn darüber diskutiert habe. Und der Herr hat zu mir gesagt, die Gemeinde wird erschüttert werden und erst danach kommt die letzte große Ernte. Und ich habe zum Herrn gesagt, um Himmels Willen, das Wort will ich ja gar nicht weitergeben. Ich liebe die Gemeinde ja so sehr. Wisst ihr, wir haben herausgefunden, dass es gibt so viele Dinge, für die mir die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Du hast das prophezeit und jetzt ist es eingetroffen. Das war ein Wort von dir und jetzt, ich sage immer, hör zu, ich war nur der Briefträger. Ich war nur der Postbote, ich habe nur den Brief abgeladen und dann war ich wieder weg. Ich habe den Brief nicht geschrieben, ich habe ihn nur weitergegeben. Aber wisst ihr, als der Herr zu mir gesagt hat, die Gemeinde wird erschüttert werden und erst danach kommt diese letzte große Ernte, dann habe ich zum Herrn gesagt, Herr, warum soll die Gemeinde erschüttert werden? Du liebst sie doch, sie ist doch deine Braut und ich liebe sie auch so sehr. Bitte erschütter sie nicht zu sehr. Und der Herr hat zu mir gesagt, Rainer, die Gemeinde ist voll von menschlicher Kraft und mangelt meine Kraft. Daher muss alles, was menschlich ist, erschüttert werden. Und das erleben wir heute nicht nur im deutschsprachigen Bereich. Wir leben das weltweit, wo wir hinschauen. Da merken wir, alles, was menschlich ist, wird raus erschüttert aus der Gemeinde. Und genau das braucht Gott. Gott braucht Gott, dass wir zum Ende unserer selbst kommen, damit das Neue, was von ihm geschaffen wird, sichtbar werden kann. Damit kein Fleisch sich rühmen kann vor ihm. Und diejenigen, die gelernt haben, in ihrem Leben so stark zu sein in sich selbst, die gelernt haben, alles zu meistern, alles im Griff zu haben, die gelernt haben, selbst alles zu schaukeln, die tun sich sehr, sehr, sehr, sehr schwer, in dem zu leben, was Christus für uns erwirkt hat. Denn er braucht das Chaos, um Gutes zu schaffen. Er braucht den Sünder, um einen Heiligen daraus zu machen. Er braucht den Schwachen, um seine Kraft sichtbar werden zu lassen. Wenn du das mal im Herzen ergriffen hast, dann wirst du wahrscheinlich vielleicht auch, Debbie nennt es zwar ein dummes Gebet, ich glaube, jetzt nennt sie es nicht mehr ein dummes Gebet, aber vor vielen Jahren hat sie gesagt, du betest schon dumme Gebete. Denn als ich das erkannt habe, eines Tages habe ich gesagt, Herr, bitte tu mir einen Gefallen, mach mich zum schwächsten Mann der Welt. Das ist mein Herzensanliegen, dass ich der schwächste Mann der Welt werde, damit alles, was durch mich sichtbar wird an Stärke, deine Stärke ist und nicht mehr meine Reinhardts Stärke. Und wisst ihr, und wenn wir erkennen, Gott sah das Chaos, Gott sah die Verwirrung, Gott sah die Dunkelheit, das Finstere, und Gott sagte, genau so arbeite ich. Ich nehme das Chaos und ich verwandle es in etwas Gutes. Das Zweite, was wir sehen hier, der zweite ganz, ganz wichtige Punkt ist, wir sehen hier ganz am Anfang perfekte Theologie und furchtbare Grammatik. Wenn die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das Wort für Gott ist im Pluralen geschrieben, in der Mehrzahl. Aber das Wort schuf ist in der Einzahl geschrieben. Am Anfang schufen die Götter. Am Anfang schuf die Götter, Himmel und Erde. Moment mal, die Götter, Gott in der Mehrzahl? Wie passt das? Wie geht das? Und viel wurde diskutiert über die Theologie der Dreieinigkeiten. Leute haben versucht, sie zu erklären. Hör zu, ganz am Anfang, im ersten Satz der Bibel, hast du perfekt beschrieben, dass es einen dreieinigen Gott gibt. Denn Gott in der Mehrzahl schuf alles. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Die Bibel sagt in Kolosser Kapitel 1, im 16. Vers, alles wurde durch ihn, Jesus Christus, geschaffen. Und nichts, was existiert, wurde ohne ihn geschaffen. Und hier ganz am Anfang sehen wir ein vollkommenes Zusammenwirken zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es wird Zeit, dass wir als Christen wiederum zurückzukommen zu diesem Verständnis, dass es ist nicht Gott der Vater, der mich unähnlich und bedingungslos liebt und das ist jetzt meine Beziehung. Es ist auch nicht Jesus mein Bräutigam und das ist meine leidenschaftliche Beziehung. Und dann gibt es andere, die sagen, oh, die Beziehung zum Heiligen Geist. Wir müssen lernen, mit Vater, Sohn und Heiligen Geist in Einklang zu arbeiten. Wenn du schaust in Apostelgeschichte 10, Vers 38, und Gott, hier sehen wir auch Gott den Vater, salbte Jesus Christus, hier sehen wir den Sohn, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Und hier sehen wir den Heiligen Geist, der herumging und Gutes tat und alle gesund machte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Wir sehen, dass Jesus nicht begonnen hat, irgendetwas auf Erden zu tun, bis die Dreieinigkeit in völligem Einklang war. Und wisst ihr, und das ist ein wichtiger Punkt, nämlich so viele Menschen, die denken, wenn sie einfach lernen können, im nehmenden Glauben das zu tun, was der Reinhard ihnen gesagt hat, das wirklich so simpel ist. Und dann kommen sie und sagen, es funktioniert ja gar nicht. Ich habe auch schon die ganze Zeit gesagt, ich glaube das, es ist mein, danke und nichts passiert. Aber die Frage ist, ganz eine simple Frage. Erstens, ist es der Wille des Vaters? Zweitens, hat Jesus Christus bezahlt dafür? Und drittens, vertraust du dem Heiligen Geist, dass er die Kraft ist, der es jetzt für dich in Erfüllung bringt? Und wir versuchen oft, einen Teil auszuklammern, weißt du, und das geht halt nicht. Wenn es nicht im Herzen des Vaters geboren wurde, dann kannst du versuchen, nehmenden Glauben anzuwenden, bis du blau bist im Gesicht. Es wird sich gar nichts in deinem Leben ändern. Am Anfang sprach Gott. Und Jesus Christus war involviert und der Geist Gottes war involviert. Und wenn wir mal in Wirklichkeit zu diesem simplen Punkt hinkommen, ist es geboren worden im Herzen des Vaters? Wenn es im Herzen des Vaters geboren wurde, dann hat Christus auch dafür bezahlt, dass es mein sein kann. Und dann wird der Heilige Geist auch aktiv sein, dass es sich in meinem Leben verwirklichen kann. Georg Müller, der große Mann, ein großes Vorbild von mir. Ich habe als Teenager sein Buch gelesen über die Waisenhäuser. Damals hätte ich nie gedacht, mehr als 40 Jahren, hätte ich nie gedacht, dass ich jemals von Gott verwendet werden kann, Waisenhäuser zu bauen. Das war das Entfernteste von meinen Gedanken, meinem Herzen. Aber das Buch hat mich so sehr inspiriert, nämlich was mich inspiriert hat, dass dieser Mann gesagt hat, wir brauchen keine menschliche Hilfe, um das zu tun, was Gott für uns geplant hat. Alleine durch Glauben und Vertrauen und Gebet ist alles möglich. Und ich habe damals dieses Buch gelesen und habe gesagt, Herr, so will ich auch mal leben. Ich will irgendwann genau so leben, dass mein kindliches Vertrauen in dich ist, fertig aus. Und dann fand ich eine Aussage von diesem Georg Müller, der ja tausende Kinder versorgt hat und nie irgendjemand um irgendetwas gebeten hat. Dann hat dieser Mann gesagt, ich bin überzeugt, das kam er etwas später in seinem Leben und Dienst, kam er zu dieser Überzeugung. Ich bin überzeugt, dass 90% der Menschen, die keine erhörten Gebete haben, es läuft genau da falsch, dass sie sich nicht 100% sicher sind, was ist tatsächlich der Wille Gottes. Und wisst ihr, und so ist es mal. Wir sehen hier ganz am Anfang, Gott wirkte zusammen mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Die Dreieinigkeit in perfekter Harmonie, perfekter Einigkeit schuf dieses Herrliche aus dem Chaos heraus. Und wenn du dein eigenes Leben anschaust und wenn du so viele Dinge verändert haben willst, wenn du die Schnauze satt hast von diesen Dingen, wo du dich jeden Tag abplagst, bevor du überhaupt anfängst, zu Gott zu schreien, dich von den Dingen freizumachen, dich loszulassen, die Frage ist einmal, was will Gott eigentlich von dir? Und wir haben ein Evangelium gepredigt, das humanistisch ist und das in Wirklichkeit nicht das wahre Evangelium ist. Nämlich, ich bin das Zentrum und dich lade ich ein, in mich als Zentrum mein Chaos ein bisschen zu verändern. Aber, meine lieben Freunde, so ändert sich gar nichts. Die erste Frage ist, was sagt er? Das muss die allererste Frage sein in allen Dingen, die wir tun. Es geht um ihn. Gott sprach ganz am Anfang. Nicht die Erde sprach, das Universum sprach, das Chaos sprach, der Mensch sprach. Und wenn wir in unserem Leben zu dieser simplen und einfachen, völligen Hingabe kommen, es geht darum, was er will, was er gesagt hat, was ist sein Plan, was ist sein Wille, was ist sein Herzschlag. Und in dem Augenblick, wo ich weiß, das will er für mich, kann ich in meinem Herzen zu einem simplen, kindlichen, vertrauen und nehmenden Glauben kommen, dass Jesus ja schon dafür bezahlt hat. Stell dir vor, Gott sagt, ich will das für dich, aber bezahlen tut Jesus nichts dafür. Das musst du schon selbst dafür bezahlen. Welche Absurdität. In dem Augenblick, wo wir wissen, das ist das Herz Gottes, das ist das Verlangen Gottes, das ist das, was Gott möchte, dann wissen wir auch, dass Jesus dafür bezahlt hat und jetzt ist der Geist Gottes aktiv, es in meinem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Und das war für mich so ein Schlüssel. Ich kann mich erinnern, als ich eines Tages in meinem Büro saß, ganz am Anfang von Brazilian Kids Care. Ich saß in meinem Büro und plötzlich hatte ich mein Herz aufgemacht für Worte eines sehr, sehr lieben Freundes, der mir vorgerechnet hat, wie viel Geld wir brauchen werden in einigen Jahren, wenn sich das wirklich erfüllt, was ich ihm sage, dass wir tun möchten mit Brazilian Kids Care. Und er hat mir vorgerechnet, wie viele Millionen wir jedes Monat brauchen werden, um nur das zu erhalten. Und er hat gesagt, Rainer, du bist doch verrückt. Hast du mal gerechnet? Und ich habe gesagt, eigentlich, ich rechne nicht. Nein, ich gehorche. Rechnen musst du anders. Wenn Gott sagt, mach das, dann mache ich das. Wenn ich anfange, wisst ihr, wenn ich so rational leben würde wie die meisten deutschsprachigen Menschen, hätte ich nicht mal 10% gemacht von dem, was ich in meinem Leben für Jesus gemacht habe. Keiner sagt Amen. Ich sag's nochmal. Wenn ich so rational gelebt hätte, wie die meisten deutschsprachigen Menschen leben, hätte ich nicht mal 10% gemacht von dem, was ich in meinem Leben für Gott gemacht habe. Wir müssen ähnlich aufhören, alles zu hinterfragen, zu rationalisieren, zu kalkulieren, auszurechnen, wenn Gott etwas gesagt hat. In dem Augenblick, wo Gott sagt, geht es darum zu gehorchen. Es ist, das Christentum ist ja gar nicht so kompliziert. Wir machen es nur so kompliziert. In dem Augenblick, wo es im Herzen des Vaters ist, hat Jesus Christus dafür bezahlt und der Geist Gottes macht es jetzt, dass es auch in meinem Leben verwirklicht werden kann. Und wenn wir das im Herzen ergreifen und zusammenarbeiten lernen mit der Dreieinigkeit, dann werden sich viele Dinge in unserem Leben auch verwirklichen. Und da saß ich in meinem Büro und dann habe ich mein Herz geöffnet für diese Frage. Hast du schon mal nachgerechnet? Und ich rechne dann tatsächlich nach. Wisst ihr, im kommenden Jahr, im 2023, für das, was wir geplant haben mit dem Brazilian Kids Care, wir werden in etwa wahrscheinlich etwas mehr als 2 Millionen Euro brauchen. Und ich schlafe gut dabei. Und als ich da saß in meinem Sessel, wo ich mit dem Herrn Zeit verbrachte, und anfing nachzudenken und nachzurechnen, plötzlich überkam mich diese Panik, diese Furcht, diese Reinhard, was machst du eigentlich? Bist du verrückt? So viele Leute verlassen sich auf dich. Wie wirst du die noch alle bezahlen können? Und ich öffnete mein Herz dafür. Und plötzlich sagte mir der Herr, ich soll mich doch um den Psalm 46 etwas bemühen und darüber meditieren. Und lange Geschichte kurz, Der Herr lenkte meine Aufmerksamkeit auf den 10. Vers. Und in meiner englischen Bibel, wo ich darin gelesen habe, da steht es so drinnen. Aus deiner Güte versorgst du die Armen. Und der Herr hat zu mir gesagt, Reinhard, ich kümmere mich nicht um die Armen, weil die Armen arm sind. Ich kümmere mich um die Armen, weil ich gut bin. Und weil ich gut bin, wird immer genug Geld da sein. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Und der Herr hat mir gesagt, du schaust auf die Not und dann versuchst du zu mir zu kommen, dass ich der Not begegne. So geht's nicht. Ich bin nicht der Gott, der etwas macht, weil Not am Mann ist. Ich bin ein Gott, der motiviert ist von seinem eigenen Charakter. Und mein Charakter ist vollkommen. Mein Charakter ist gut. Mein Charakter ist perfekte Liebe. Und da ich die Kinder viel mehr liebe, als du sie liebst, wird nie etwas mangeln. Und denk mal daran. In dem Augenblick, wo wir erkennen, was will Gott? Schau auf den Chaos. Will Gott Chaos? Natürlich nicht. Also hier hast du schon eine Basis für deinen Glauben, dass das Gott will weder das Chaos, noch will er die Verwirrung, noch will er den Versager, noch will er den ständig gegen die Sünde ankämpfenden Sünder. Gott will den Heiligen, Gott will den Sieg, Gott will den Überwinder. All das ist klar festgelegt im Wort Gottes. Und so viele von uns haben hier gar nicht mal im Herzen ergriffen, was will Gott eigentlich? Will Gott, dass es mir gut geht, dass es mir schlecht geht? Ah, er hat uns jetzt etwas Krankheit geschickt, um mich etwas zu lehren. Wisst ihr, wie Bill Johnson gesagt hatte, wenn ich meine Kinder so behandeln würde, wie die meisten Christen sagen, dass der Vater im Himmel seine Kinder behandelt, wäre ich schon im Gefängnis wegen Kindesmissbrauch. Wir haben Gott so viele Dinge zugeschrieben, die nichts zu tun haben mit seinem Wesen und mit seinem Charakter. Das Gesetz der ersten Erwähnung sagt, das, was du das erste Mal in der Bibel erwähnt hast, das setzt den Standard, wie ein gewisses Thema behandelt werden muss. Schau mal ganz am Anfang in der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde war wüst und leer. Die Erde war Chaos, die Erde war finster, die Erde war versunken in Verwirrung. Und Gott wollte das nicht. Darum hat er etwas gemacht. Und von dem her sehen wir, dass Gott weder mit Verwirrung, noch mit Chaos, noch mit Sünde, noch mit all dem Mist, den wir Gott zuschreiben, irgendetwas zu tun haben. Und das müssen wir im Herzen mal ergreifen. Gott ist ein Gott, der so gut ist, und Gott ist ein Gott, der nur Gutes für uns möchte. Und wie willst du im wahren, simplen Glauben leben, wenn du dir gar nicht sicher bist, was Gott eigentlich für dich wirklich möchte? Und da müssen wir einfach mehr Zeit verbringen, auch auf Gottes Natur und sein Wesen zu achten. Gott kann nicht gegen seinen eigenen Charakter handeln. Und wenn wir nicht überzeugt sind, dass er außer gut nichts ist, außer gut, dann werden wir auch nicht den Glauben finden, in unserem Herzen für die guten Dinge zu glauben, denn wir sind ja nicht mal sicher, ob er wirklich nur gut ist. Der dritte Punkt, und den finde ich so genial, ist folgender. Gott hat nicht, die Bibel sagt nicht, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde war wüst und leer. Die Erde war im Chaos, in Verwirrung, im Finsternis. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht. Ich bin überzeugt davon, völlig überzeugt davon, dass das aus dem Hebräischen falsch übersetzt wurde. Ich bin überzeugt, dass Gott kein Licht geschaffen hat. Was? Die Bibel sagt es doch. Ich glaube nicht, dass die Bibel es sagt. Ich glaube, dass die Übersetzung aus dem Hebräischen falsch übersetzt wurde. Und ich werde euch sagen, warum. Die Bibel sagt klipp und klar, dass Gott erst am vierten Tag das Licht geschaffen hat. Am vierten Tag schuf Gott erst das Licht über den Tag und das Licht über die Nacht. Lest mal weiter, gleich im selben Kapitel. Ja, aber warum sagt die Bibel dann, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht? Ja, von meinem Verständnis würde das so übersetzt werden müssen. Schau dir mal 2. Mose 3, Vers 14 an, dann wirst du das auch verstehen. 2. Mose 3, Vers 14. Hier ist die Geschichte, wo Moses Gott in der Wüste begegnet. Mose ist in der Wüste, der brennende Busch. Und Mose kommt dann in diese Krise und sagt, Moment mal, was soll ich überhaupt sagen, wer mich geschickt hat? Zu Pharao soll ich gehen, der kann mich umbringen. Mit einem Befehl bin ich tot. Was soll ich zu ihm sagen? Ich kann ihm nicht einfach sagen, hey, Gott schickt mich, der Mann bringt mich um. Und Gott sprach zu Moses, ich werde sein, der ich sein werde. Und du sollst zu den Israeliten sagen, ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Auch die Lutherbibel übersetzt das nicht sehr gut. Eigentlich ist es hier, ich bin, hat euch gesandt, hat dich gesandt. Ich bin, der ich bin. Habt ihr eine andere Übersetzung? Nur die Luther. Nur die Luther. Wenn du im Hebräischen hineinschaust, dann hat Gott klipp und klar gesagt, und Jesus hat das ja auch wiederholt im Johannesevangelium. Jesus hat im Johannesevangelium klipp und klar gesagt, als sie gesagt, Moment mal, du bist nicht mal 50 Jahre alt und sagst, bevor Abraham warst, bist du. Da hat Jesus sich auch darauf berufen, ich bin. Die Elberfelder, also sollst du den Kindern sagen, ich bin, hat mich zu euch gesagt. Ja, ganz genau. Im Hebräischen steht nämlich wortwörtlich genauso drinnen, dass er gesagt hat, ich bin der. Und wenn du hineinschaust, diese Worte, und Gott sprach, es werde Licht, diese Worte, es werde, im Hebräischen sind sowohl das Wort als auch in der Grammatik ganz genau derselbe Ausdruck, wie Gott hier gesagt hat, ich bin. Plötzlich, wenn du im Hebräischen hineinschaust, hat Gott nicht gesagt, es werde Licht, sondern hat Gott gesagt, ich bin Licht. Und es ward Licht. Plötzlich verstehen wir, Moment mal, er hat ja gar kein Licht geschaffen, er hat sich nur selbst als Licht manifestiert. Und in dem Augenblick, wo Gott gesagt hat, ich bin Licht und es ward Licht, da hat sich das Licht manifestiert, da hat sich das Licht geoffenbart, dann sagte Gott, und das war gut. Denn er ist gut. Hier sehen wir, dass Gott ganz klar gezeigt hat, die Antwort auf Chaos ist nicht, das Chaos zu vertreiben. Die Antwort auf das Wüste und Leere ist nicht, es zu besiegen, sondern die Antwort ist die Manifestation Jesus Christus mitten in deinem Chaos hinein. Denn wenn Gott sagt, ich bin Licht und es ward Licht, und Jesus kam in Johannes 8 und sagte, ich bin was? Ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, der wird Leben haben. Und wisst ihr, als ich das gesehen habe und gemerkt habe, Jesus kommt nicht ins Chaos hinein und versucht, irgendetwas anderes zu verändern, zu schaffen, mit harten Werken, mit harter Anstrengung. Jesus kommt nicht in dein Leben hinein und sagt, jetzt bemühe dich mal so richtig, vertreibe doch dieses Chaos aus deinem Leben. 7 Punkte, um das Chaos in deinem Leben zu besiegen. Es gibt nur einen einzigen Punkt, und das ist die Manifestation, die Offenbarung Jesus Christus in deinem Chaos. Und das Finstere, die Verwirrung ist zu Ende. Und wenn du in deinem Herzen ergreifen kannst, dass die Lösung für dein Chaos, für die Verwirrung, für deine Niederlage, für deine Frustration, die Lösung heißt, ich bin Licht, muss ich manifestieren. Ich bin Licht, muss ich offenbaren. Und wenn du in deinem Herzen ergreifst, dass, weißt du, ich habe in meinem Leben vor vielen Jahren habe ich etwas entdeckt. Du kannst schauen in der Bibel vom Anfang an bis zum Ende. Du findest immer nur eine Lösung, und diese Lösung heißt Jesus. Du kannst schauen, wo du willst. Du kommst immer wieder zurück auf die einzige Lösung, und die einzige Lösung heißt Jesus. Wo er sich manifestiert, wo er sich offenbart, wo er aktiv ist, ist das Ende alles Chaos in deinem Leben garantiert. Wisst ihr, ich habe zum Herrn so gesagt, als ich in dieses neue Jahr hinüberging, von 2022 auf 2023. Ich habe da so nachgesinnt nach, bin auf meinem Bett noch gelegen, Debbie hat schon geschlafen. Wir sind ja erst von Brasilien angekommen und der Jetlag und alles. Und ich lag so auf meinem Bett und ich habe gesagt, Herr, wenn ich ein wirkliches Ziel habe für 2023, ein Ziel, dann ist es das Ziel, dass ich noch mehr in Jesus lebe. In ihm bleibe, in ihm lebe, in ihm mich bewege. Du bist mein Atem, du bist meine Hoffnung, du bist mein Leben, du bist meine Energie, du bist mein Alles. Gott sagte, als er dieses Chaos sagt, ich bin Licht. Ich bin Licht. Und plötzlich manifestierte sich das Licht. Und es war das Ende des Chaos. Und Gott trennte das Licht von der Finsternis. In dem Augenblick, wo Jesus tatsächlich das Ein und Alles ist in deinem Leben, wo seine Manifestation, seine Offenbarung, wenn das das Zentrale wird in deinem Leben, weißt du, was geschehen wird? Dann gibt es keine Vermischung mehr von Licht und Finsternis. Dann gibt es eine Trennung und es bleibt nichts mehr über als Licht in deinem Leben. Und wenn wir das in unserem Herzen ergreifen können, dass Jesus ganz am Anfang bereits sich manifestiert hat in der Bibel, und Gott sprach, er war ja das gesprochene Wort. In dem Augenblick, wo Gott sprach, hat er Jesus manifestiert. Mitten hinein, ganz am Anfang, in diesen chaotischen Zustand. Und ich merke, wie der Herr seine Gemeinde zurückruft zu diesem einfachen und simplen Evangelium, zu dieser ganz einfachen Wahrheit. Er, Jesus, das Licht, ist das Ende allem Chaos. Er, Jesus, das Licht, ist das Ende der Verwirrung. Er, Jesus, das Licht, ist das Ende der Niederlage. Er, Jesus, das Licht, ist das Ende der Mangel an Versorgung. Er, Jesus, das Licht, ist das Ende von allem, wofür du gekämpft hast, dass es endlich aufhört in deinem Leben. Aber Reinhard, ein bisschen muss ich doch auch mithelfen, oder? Es kann doch nicht so einfach sein. Wisst ihr, ich habe Leute, die sehr mir nahe stehen, heute nicht mehr, also sie stehen mir nicht mehr so nahe, weil sie das so wünschen, Leute hier aus Europa, die haben sich so gestoßen an dem, was ich lehre über den neuen Bund. Und weißt du, was das ist, woran sie sich am meisten gestoßen haben? Und die sind jahrzehntelang Christ. Was sie sich am meisten gestoßen hat, Reinhard, du machst es zu einfach. Es ist vollbracht. So einfach geht's doch nicht. Ein bisschen müssen wir doch auch was tun. Wie Debbie so gerne sagt, es steht auf meiner Hand, auf meinem Arm geschrieben und in der Bibel. Jesus paid it all. Jesus hat für alles bezahlt. Es ist tatsächlich so einfach. Schau auf dein Leben und ich kann dir garantieren, wo Chaos ist, wo Verwirrung ist, wo Dunkelheit ist, garantiere ich dir, dass Jesus nicht das Zentrum ist in deinem Leben. Denn wo Jesus das absolute Zentrum ist, in einfachem Vertrauen, in Hingabe und im Gehorsam, gibt es nicht mehr eine Möglichkeit, dass Chaos nach wie vor dein Leben völlig zerstört. Das heißt nicht, dass die Umstände nicht schwierig sein können, aber die Umstände sind ja nicht das Problem. Das Problem sind ja, was die Umstände in mir tun, in meinem Herzen tun. Paulus ging durch viele, viele, viele große Schwierigkeiten. Und Paulus war ja derjenige, der sagte, in all dem bin ich mehr als ein Überwinder. Ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, Christus. Wenn ich schwach bin, bin ich tatsächlich stark. Und wahres Christenleben, das wir auch brauchen für die Zukunft, die auf uns zukommt, für die Jahre, die uns bevorstehen, da brauchen wir kein Christenleben, die es lernt, sich aus dem Chaos herauszuwursteln. Da brauchen wir ein Christenleben, die mit erhobenem Haupt durchgehen kann, durch alles, was auf uns zukommt, größte Verwirrung, größtes Chaos, größte Verfolgung, größtes Leid und zu sagen, ich bin Licht, ist mein Licht. Ich bin Licht, macht das Chaos kein Problem mehr zu meinem Leben. Ich bin Licht, ist mein Sieg. Der Ich bin Licht ist derjenige, der sich in meinem Leben manifestiert hat. Und weil er sich in meinem Leben manifestiert hat, ist jetzt kein Chaos, keine Verwirrung, kein Durcheinander, keine Not, keine Trübsal, nichts mehr ist was, was jetzt mein Leben verlangsamen kann oder auch beeinflussen kann oder negativ verändern kann. Und wisst ihr, und wenn wir das verstehen, dass die Antwort Gottes auf die Probleme der Zeit nicht irgendwelche tollen, wunderbaren Techniken sind, sondern die Offenbarung in deinem praktischen Leben des Lichts, nämlich Jesus Christus. Er sagte nicht, es werde Licht, er sagte, ich bin Licht. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Und wisst ihr, wir werden immer im Finsteren wandeln, wenn wir nicht zu dem Punkt kommen der absoluten Auslieferung und Hingabe an Jesus Christus. Das kann ich dir versprechen. Da kannst du nachlaufen, wem du willst, da kannst du noch so viele Prophezeiungen bekommen, wie du willst. Wenn Christus nicht das Ein und Alles ist in deinem Leben, er die Person, er das Licht der Welt, wie es am Anfang Gott gezeigt hat, ich bin Licht, ist die Lösung. Nicht, was machen wir da jetzt? Ich möchte dir das sagen, mein lieber Freund. Der Schlüssel zum Gemeindewachstum ist nicht, noch eine neue Strategie zu finden. Der Schlüssel zum wahren Gemeindewachstum, so wie Jesus die Gemeinde haben will, ist das Licht im Zentrum der Gemeinde. Denn das Licht vertreibt die Finsternis. Was die Leute brauchen, ist das wahre Licht, Jesus Christus, und nicht noch eine neue Strategie, wie können wir sie reinbekommen in unseren Saal hier, in unsere vier Wände. Wir waren gerade in Polen und das war so herrlich. Wir gingen mit unserem geistlichen Sohn rein in Esti, wir gingen da aus zum Essen Und wir saßen in einem ganz netten kleinen Restaurant, wo ich so gerne hingehe. Und als wir da reingingen, ich spürte so irgendwie ganz ein leises so Kribbeln im Bauch. Und ich sagte, okay, Herr, was willst du? Was willst du? Was willst du? Und wir saßen dort und aßen und ich merkte, irgendwas will er da. Und der Herr sagte zu mir, ich möchte, dass du den Nebentisch hier die Rechnung bezahlst. Und ich sagte, okay. Und als der Kellner zu uns kam, ich rief dann den Kellner, der auch der Restaurantbesitzer war, ich rief ihn zu uns und ich sagte, ich möchte gerne dem Tisch nebenan, das war ein Bärchen, das dort gesessen ist, ich möchte denen dort die Rechnung bezahlen. Und der Mann war ganz schockiert. Der Mann hat gesagt, sowas machen wir in Polen nicht. Und ich habe gesagt, bitte, ich möchte das tun. Der Mann hat gesagt, ja, dann muss ich die fragen, ob sie das überhaupt akzeptieren. Und der Mann fragte sie und diese Dame nebenan, die hat dann gesagt, sie hat auch gesagt, sowas tun wir hier nicht in Polen. Sowas macht man nicht. Und sie sprach sehr, sehr gut Englisch. Und sie sagte zu mir, warum tun Sie das? Und ich sagte, ja, wissen Sie, was sagst du den Leuten? Ich habe eine Stimme gehört. Ich habe ein Bild gesehen. Dann wirst du schon als schizophren irgendwohin geführt und wirst du Medikamente bekommen. Wisst ihr, wir hatten eine Psychologin bei uns auf unserer Schule in Brasilien, das erste Schuljahr. Und diese Psychologin, die hat zu mir gesagt, Reinhard, ich mache gerade ein Fachstudium über Schizophrenie. Und sie hat gesagt, wenn du in meine Klinik kommen würdest, du wärst der klassische Fall von Schizophrenie. Sie hat gesagt, ich müsste dich als schizophren diagnostizieren. Und ich habe gesagt, wie soll ich das verstehen? Sie sagt, nein, vom jetzigen Verständnis ist das ein Kompliment. Aber du hörst Stimmen und du siehst Sachen, die niemand anders sieht. Also eigentlich, du lebst in zwei Welten. Und ich habe gesagt, ja, das tun wir doch alle, oder nicht? Wir leben doch alle im Himmel und auf Erden gleichzeitig. Aber wisst ihr, ich habe dann diesen Leuten gesagt, warum ich das tue, ist, weil ich Gott in so einer tiefen Liebe erlebt habe und ich es einfach nicht schaffe, diese Liebe nicht weiterzugeben. Das muss ich einfach weitergeben. Ich sage dir was, wir hatten dann was, 10 Viertelstunde vielleicht Gespräch, bestimmt eine Viertelstunde Gespräch, offenes Gespräch und haben herausgefunden, dass diese Leute ganz in der Nähe wohnen von unserem Sohn Rein und Esti und die haben jetzt sie eingeladen zu Hause. Ihr Herz hat sich geöffnet auf eine unwahrscheinliche Art und Weise. Und ich denke mir, Gott hat alles so einfach gemacht. Er, das Licht, will sich manifestieren. Und wir gehen durch das Leben und ständig versuchen wir eine neue Lösung für unsere schwierigere Situation, anstatt zu sagen, ich bin Licht, ist die genug. Was brauchst du für eine andere Lösung als die Manifestation Jesus Christus in deiner jetzigen Situation? Sag mir, was du noch brauchst. Gott hat nicht gesagt, oh, das ist jetzt eine neue Situation. Wüst und leer, das haben wir noch nie gehabt. Was machen wir? Wir werden mal die Dreieinigkeit zu Rat ziehen und mit Vater, Sohn, Heiliger Geist machen wir eine Sitzung und in der Sitzung diskutieren wir mal, wie wir mit dieser neuen Situation umgehen. Wüst, leer, Finsternis, sowas gab es ja noch nie zuvor. Okay, beraten wir mal. Okay, 7 Schritte, um aus dem Wüsten, Leeren und Finsteren herauszukommen. Die haben wir schon alle probiert die letzten Jahrzehnte und was ist übergeblieben? Mehr Finsternis, mehr Wüst, mehr Leer, mehr Verwirrung, mehr Chaos, mehr Niederlagen. Wenn wir zurückkommen könnten zum ganz Einfachen, die Offenbarung, Jesus Christus in deinem Leben, seine Manifestation, sein Erlebnis, das ist das, was du brauchst und du brauchst sonst gar nichts mehr. Das ist zu einfach, Reinhard, es ist ja wirklich zu einfach. Und da müssen wir Deutschen ähnlich lernen, wegzukommen von unserem rationalen Christenleben, wo wir versuchen, noch 30 Schritte zu ergattern, ergreifen, erfassen, rationalisieren und erklären und zurückzukommen zu einfach, Jesus, du bist genug. Danke. Wenn du sagst, ich bin Licht, dann ist alles Licht. So simpel und so einfach ist das. Und wisst ihr, und das ist das, was die einzige Lösung Gottes ist, auf egal welches Problem, es ist die Offenbarung seines Sohnes Jesus Christus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich aufhöre, das zu predigen bis zu meinem letzten Atemzug. Ich kann mich erinnern, im Jahr 1997 saß ich auf meinem Bett und ich hatte da so eine Begegnung mit dem Herrn, Und Jesus hat zu mir damals gesagt, Reinhard, ich bin rausgenommen worden aus meiner Gemeinde. Ich bin nicht mehr der, der am Thron sitzt. Ich bin nicht mehr der, der das Zentrum ist. Ich werde als Haupt nicht akzeptiert. Überall sitzen Menschen auf dem Thron, überall gibt menschliche Weisheit, überall werden menschliche Strategien gelehrt, aber ich bin nicht mehr der, der im Zentrum meiner Gemeinde ist. Und ich heule auf meinem Bett und ich sagte, Herr, wenn du mir irgendwann mal erlaubst, dass ich dich, Jesus Christus, wieder zurück hineinbringe in das Zentrum deiner Gemeinde, dann werde ich das tun. Das war 1997, vor 25 Jahren. Und wisst ihr, und je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich mich beschäftige, je mehr ich Zeit mit Gott verbringe, desto mehr finde ich, vom 1. Mose 1 bis zur letzten Seite der Bibel gibt es nur eine einzige Lösung. Und diese einzige Lösung heißt, ich bin das Licht und ich bin die Lösung. Und je mehr du lernst, diese einfache Lösung zu akzeptieren, jawohl, du bist das Licht, jawohl, du bist die Stärke, jawohl, du bist die Kraft, jawohl, du bist die Versorgung, jawohl, du bist mein Liebhaber, jawohl, du bist meine Lösung für alles. Und nur dich liefere ich mich aus, nur du bist derjenige, der das Zentrum meines Lebens sein wird. Ich habe gesagt, Herr, je mehr als zuvor will ich in 2023 meinen ganzen Fokus auf nichts und niemand legen als auf dich. Die ersten Gedanken in der Früh, wenn ich wach werde, die müssen sein, Jesus. Die Gedanken tagsüber müssen sein, Jesus. Und die letzten Gedanken, bevor ich einschlafe, müssen sein, Jesus. Ich bin Licht und es ward Licht. So simpel hat Gott es gemacht. Und dann kommt Jesus, der ganz am Anfang dann schon geoffenbart wurde in der Schöpfungsgeschichte. Und dann kommt er ein paar tausend Jahre später und er kommt zu seinem Volk und er sagte, es hat sich nichts geändert, ich bin das Licht der Welt. Und das ist immer noch die Lösung. Die Lösung hat Gott in 1. Mose 1 gezeigt. Die Lösung hat Jesus Christus uns dann vorgelebt und die Lösung sehen wir auch am Ende der Bibel. Wisst ihr, die Offenbarung wurde von so vielen Leuten zu einem mystischen Buch gemacht. Aber die Bibel sagte gar nicht, das ist die Offenbarung. Sondern das ist die Offenbarung Jesus. Im Grunde genommen geht es vom 1. Mose 1 bis zum letzten Buch der Bibel nur um eines. Jesus. Es geht um nichts anderes. Es geht um nichts anderes. Wenn wir aufhören würden, versuchen, unsere Hilfen von menschlicher Seite zu kriegen, wenn wir aufhören würden, versuchen, von menschlicher Weisheit unser Leben gelehrt zu bekommen, wie wir unser Leben meistern können. Möge das Licht der Welt auch wiederum das Zentrum unseres Lebens werden. Möge er wiederum das Zentrum der Gemeinde sein. Möge er unser Denken erfüllen, unser Herz erfüllen. Möge er jede Phase unseres Lebens erfüllen, denn dann gibt es kein Chaos und keine Verwirrung und kein Durcheinander. Und wisst ihr, die Pandemie hat in Wirklichkeit nichts getan. Die hat der Gemeinde gar nichts angetan. Die hat nur geoffenbart, wo die Gemeinde wirklich steht. Menschliche Kraft, menschliche Werke, menschliche Weisheit, menschliche Strukturen, alles haben wir uns aufgebaut. Und ein kleiner Virus zeigt, dass all das Menschliche in Wirklichkeit ja gar keinen Bestand hat. Aber die wahre Gemeinde Jesu Christi, die ihn als Fokus hat, die das Licht der Welt, Jesus Christus, als das absolute Zentrum hat, ihres Denken, ihres Seins, ihres Handelns, diese Gemeinde, die kann nicht einmal von den Pforten der Hölle besiegt werden. Denn Jesus hat gesagt, ich baue meine Gemeinde. Ich baue meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle, die können das Licht nicht besiegen. In dem Augenblick, wo Licht sich manifestiert, weil er das Licht die Gemeinde baut, da gibt es keine Finsternis mehr, der der wahren Gemeinde zusetzen kann. Denn wie kann eine Finsternis größer und stärker sein wie das Licht? Das wissen wir, dass das gar nicht geht. Und wisst ihr, im Jesaja 60 kommt der Prophet dahin und er sagte, mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen. Und wiederum, er spricht in diesem Kontext von Jesus Christus als das Licht. Der Grund, warum wir als Licht scheinen können, ist, weil unser Licht bereits zu uns gekommen ist. Und es kam bereits im 1. Mose 1, weil er sagte, ich bin Licht. Und die wahre Gemeinde Jesus, die wird so siegreich sein, weil die Gemeinde Jesus ein Licht sein wird, nicht aus ihrem eigenen Licht heraus, sondern weil sie das Licht Jesu Christi widerspiegeln wird. Und von dieser Gemeinde träume ich seit Jahrzehnten. Und diese Gemeinde ist mitten dabei, sehen wir, wie sie entsteht. Wir sehen, wie Jesus Christus, das Licht selbst, seine Gemeinde baut, die dann auch Licht sein wird. Die sich nicht beeinflussen lässt von Dunkelheit, von Verwirrung, von schlechten Nachrichten. Wisst ihr was? Ich habe mal so einen Gedanken gehabt. Wenn die Christen die letzten 2 Jahre etwas mehr sich mit Jesus beschäftigt hätten und etwas weniger mit den Nachrichten beschäftigt hätten, denen wäre es viel besser gegangen. 2 sagen Amen dazu. Wenn die Christen sich die letzten 2 Jahre, die schwierig waren für die ganze Welt, wenn sie sich etwas mehr mit Jesus selbst befasst hätten und etwas weniger mit den Nachrichten, dann wäre es ihnen viel besser gegangen. Überall habe ich Christen getroffen, deren Herz war verängstigt, die waren von Panik ergriffen. Überall hatten sie Angst. Und plötzlich habe ich gemerkt, Moment einmal, die haben ihr Herz geöffnet für alles rundum herum, aber nicht für Jesus. Die haben nicht mal gefragt, Jesus, was denkst du über den Covid? Die haben nur nachgesagt, was alle anderen gesagt haben. Wenn du gefragt hättest, was er über den Covid denkt, er hätte dir gesagt, ah, den habe ich am Kreuz besiegt. Wir kommen nicht darum herum, als Gemeinde Jesus Christus, wenn wir die Gemeinde sein wollen, die er sich wünscht und die siegreich sein wird, dann geht es nicht darum, was wir tun, welche neuen Programme wir schaffen und was wir alle noch auf die Beine stehen können. Dann geht es darum, dass das Licht das Zentrum unseres Seins ist. Das Zentrum unseres Denkens, das Zentrum unseres Handelns, das Zentrum unseres Herzens. Und wenn wir so das zur Priorität machen, stell dir mal vor, die meisten von uns, wir kommen ja zum Gottesdienst mit was weiß ich, was allen chaotischen Problemen, die wir hoffen, dass sie im Gottesdienst gelöst werden. Wir sind ja erzogen worden, zu kommen, um zu konsumieren. Stell dir mal vor, wir wurden erzogen, zu kommen, um zu konsumieren. Da oben steht einer, den bezahlen wir dafür. Der hört Gott für mich und dann sagt er mir was und dann gehe ich nach Hause und dann geht es wieder besser. Und dann merken wir, am Sonntag geht es ein bisschen besser, aber am Montag geht es schon wieder nicht so besser. Und dann warten wir, dass endlich der Sonntag wiederkommt, weil da gibt mir der wieder, was der dafür bezahlt wird. Aber was wäre, wenn wir alle zusammenkommen würden, weil Christus unser Licht ist, unser Zentrum ist, unser Ein und Alles wird, alles ist, plötzlich kommen da 300-400 Lichter zusammen und wir haben ein Flutlicht. Und das Flutlicht zieht auch die Welt an, das Flutlicht zieht auch die Finsternis an. Die Leute, die in der Finsternis leben, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Er, das Licht, hat sich im 1. Mose manifestiert. Er ist Jesus Christus, er ist bereits gekommen. Und weil er das Zentrum ist, machen wir uns hier auf. Und was haben wir getan? Mache dich auf und geh im Gottesdienst und hoff, dass du wieder eine neue Spritze bekommst, die dich ein bisschen aufputscht. Nein, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Wenn Jesus Christus dein als Einzelner ein und alles ist, wenn ab sofort es keine andere Lösung mehr gibt für irgendein Problem deines Lebens, außer die Offenbarung des Sohnes Gottes, Jesus Christus, das Licht der Welt. Und wenn du dem nacheiferst, wenn du das zu deinem Zentrum deines Lebens machst und wir als Gemeinde das Gleiche tun können, wenn wir sagen, wir existieren nicht mehr, damit es uns besser geht, sondern wir existieren dafür, damit er eine Braut hat. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Dann werden wir auch die Gemeinde sein, nach der er sich sehnt. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ich habe gemerkt, dass je mehr du dich um dein Chaos drehst, um deine Verwirrung drehst, um deine Finsternis drehst, desto Finsternis wird sie in deiner eigenen Wahrnehmung. Das ist ja das. Je mehr wir versuchen, noch eine Technik zu finden, um eine Verwirrung zu lösen, desto mehr fokussieren wir uns auf die Verwirrung und desto größer wird die Verwirrung. Je mehr wir uns auf das fokussieren, was wir versuchen zu ändern, desto größer wird unser Chaos. Und darum bin ich so froh, dass Gott ganz am Anfang gesagt hat, okay, Wir brauchen keine Beratung, wir brauchen keine himmlische Sitzung, wir brauchen keine 7 Schritte aus dem Chaos rauszukommen, wir brauchen keine Techniken, wir brauchen nur etwas, nämlich mein Sohn sich zu manifestieren. Das reicht. Er sprach, ich bin Licht und es war Licht. Und das Licht offenbarte sie. Und dann kam die Trennung. Finsternis und Licht passt nicht zusammen. Ich verspreche dir, wenn du lernst, Jesus Christus zum einzigen und alleinigen Fokus deines Lebens zu machen, dann gibt es keinen Platz mehr für Vermischung von Licht und Finsternis. Es geht nicht mehr. Dann wird auch dein Licht scheinen da draußen in der Welt. Dann wirst doch du den Menschen zeigen können, dass du Licht bist. Denn wir sind ja auch das Licht dieser Welt. Vater im Himmel, dein Plan war so genial. Ganz am Anfang schon hast du uns gezeigt, dass alles nur um Jesus geht. Alle Dinge wurden von ihm und für ihn geschaffen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Wort uns gibt und gar sagst, von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei alle Ehre in alle Ewigkeit. Vater im Himmel, heute beugen wir unsere Knie gerne und freiwillig von tiefstem Herzen vor deinem herrlichen Sohn, vor dem Licht der Welt, vor der Lösung unseres Chaoses, unserer Verwirrung, unseres Durcheinander. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass allen Leuten, die hier sind, die online zuschauen, die dieses je sehen werden, dass sie durch dich und durch deine Offenbarung zu einem simplen Punkt im Leben kommen, dass sie sehen, wo sie irgendetwas anderes zum Zentrum gemacht haben, außer dich, Jesus Christus. Und Geist Gottes, dass du den Menschen das zeigst und hilfst. Du bist unser Helfer, du bist unser Lehrer. Du bist derjenige, der nichts von sich selbst nimmt, sondern immer wieder auf Jesus Christus zurückblickt und zurückzeigt. Und Geist Gottes, ich bitte dich, dass du eine Generation hervorrufst, eine Generation von Kindern Gottes, wo es das Zentrum ihres Seins, das Zentrum ihres Denkens, das Zentrum ihres Handelns, das Zentrum ihres Herzens eine Person ist und die Person ist das Licht dieser Welt. Vater, ich bitte dich, dass du immer wieder deine Kinder hinbringst zur Einfachheit. Du bist doch der Vater der Lichter. Und alle guten Gaben kommen von dir, dem Vater des Lichts. Und dafür danken wir dir, Geist Gottes. Ich danke dir, dass du ein Werk bist, deine Gemeinde zu bauen, deine Gemeinde auch zuzurüsten. Mögest du eine Braut finden, die Jesus Christus, dem Bräutigam, ganz ausgeliefert ist. Vater, wir wollen Herzen haben, die deinen Sohn Christus im absoluten Zentrum haben. Lass uns immer wieder daran erinnert werden, Geist Gottes. Am Anfang war Chaos und Gott sprach, ich bin Licht und es ward Licht. Wir sehnen uns nach deiner Offenbarung, nach deiner Manifestation, nach deinem Jesus Christus im praktischen Alltagleben erlebt werden. Danke, Jesus. Ich sehe, wie der Herr sagt, so viele Menschen, die schauen besorgt in die Zukunft, so viele meiner Kinder, die schauen besorgt in die Zukunft. Nicht nur besorgt um die Zukunft betreffend der Dinge, die in dieser Welt geschehen, sondern auch besorgt um die Zukunft betreffend der Dinge, die in der Gemeinde geschehen. Und der Herr möchte dir sagen, du schaust auf die falschen Dinge. Du schaust auf die falschen Dinge, du schaust auf das, was Menschen gemacht haben mit der Gemeinde. Du schaust auf das, was Umstände gemacht haben mit der Gemeinde. Du schaust auf das, was du erlebt hast in der Gemeinde. Und du hast den Blick verloren für mich, den wahren Bauer und Gründer der Gemeinde. Und ich finde, dass der Herr sein Volk wieder zurückruft, die Augen aufzuheben, weg von den Dingen, die sie erlebt haben. So viele Menschen, so viele Kinder Gottes sind gefangen in den Dingen, die sie die letzten Jahre erlebt haben in der Gemeinde. Der Herr möchte sagen, warum sitzt du in deinem Gefängnis drinnen und redest nur davon und nur darüber, was du alles erlebt hast und was alles schiefgegangen ist und schaust nicht auf mich, den Bauer der Gemeinde. Ich bin nicht in Panik geraten. Ich bin auch nicht in Verwirrung. Ich bin derjenige, der nach wie vor seine Gemeinde baut. Und diejenigen, die lernen werden, ihren Blick ganz auf mich richten, den Bauer der Gemeinde, die werden auch Teil sein dieser Gemeinde, die ich baue. Und die werden auch als lebendige Steine eingefügt werden. Und der Herr möchte sagen, wenn du lernst, mir zu vertrauen als dem Bauer der Gemeinde, dann wirst du auch lernen, dass ich derjenige bin, der zur Gemeinde hinzufügt, der die Glieder dahin gibt, wo er sie haben will, der wahre Einheit wirkt, die keine menschliche Einheit ist, sondern die meine Einheit ist. Und ich empfinde, dass der Herr sagen möchte, in den nächsten Jahren, da wird im deutschsprachigen Bereich, in den deutschen Ländern, da wird eine Einheit kommen in der Gemeinde Jesu Christi, wonach sich so viele Menschen gesehnt haben. Und ich sehe, wie so viele Menschen versucht haben, Einheit zu bringen. Ich sehe, wie viele dieser menschlichen Werke, die werden in den nächsten Jahren völlig im Sand verlaufen. So viele Dinge, die Menschen auf die Füße gestellt haben, um mehr Einheit zu bringen. Diesen Dienst und jenen Dienst und den anderen Dienst und noch einen Dienst. Und dieser Schlüssel und jener Schlüssel. Und dann werden wir Einheit untereinander haben. Der Herr sagt, all diese Dinge sind menschliche Werke und all diese Dinge werden im Sand verlaufen. Und ich sehe, wie ganz viele Menschen in den deutschen Ländern, die großartige Dienste aufgebaut haben, die auch das im Guten gemacht haben. Sie haben auch gedacht, das ist das Richtige. Aber der Herr möchte sagen, es wird im Sand verlaufen. Und wenn es im Sand verlaufen ist, dann werden viele dieser Menschen aufwachen und werden merken, ich war nicht der Bauer dieses Dienstes, sie waren die Erbauer dieses Dienstes. Und diejenigen, die in Demut vor mir wandeln werden, diejenigen, die bereit sind, das loszulassen, diejenigen, die werden von mir verwendet werden können, auf eine neue Art und Weise gemäß meinem Herzen. Und ich sehe, wie der Herr etwas ganz Geniales tut. Ich sehe, wie Zusammenfügungen kommen, die so genial sind, weil sie vom Geist Gottes gewirkt sind und nicht von Menschen gewirkt sind. Und es kommt eine neue Einheit in den Gemeinden. Und ich sehe, wie viele Leiter fast in Panik geraten, während sie merken, wie alles das erschüttert wird, was sie sich aufgebaut haben über viele Jahre. Und der Herr sagt, nimm deine Hände weg. Nimm deine Hände weg. Versuche nicht, das zu stabilisieren, das, was ich erschüttere. Versuche, das nicht zusammenzuhalten, was du dir gebaut hast und was jetzt erschüttert wird. Nimm deine Hände weg. Denn ich bin derjenige, der seine Gemeinde baut. Ich baue meine Gemeinde nach meinem Plan, sagt der Herr, nicht nach menschlichen Plänen. Und die Gemeinde, die der Herr Jesus baut, die wird eine Gemeinde sein, der wahren Einheit. Und das Zentrum dieser Einheit wird Jesus sein und nicht Lehrmeinungen und theologische Verständnisse, nicht dieser Dienst, jener Dienst, sondern die Person Jesus Christus wird das Zentrum dieser wahren Einheit sein, die in dieser Gemeinde stattfinden wird. Und diese Einheit wird auch wieder attraktiv werden für die Menschen in der Welt. Ich sehe, wie die Gemeinde so eins sein wird, weil Christus das Zentrum der Einheit sein wird, dass die Menschen in der Welt wieder schauen werden mit Neid auf die Gemeinde und sagen, so etwas wünschen wir uns auch. Und die Gemeinde wird wieder eine richtige Anziehung haben für viele Menschen, die verstrickt sind im Leben der Sünde und im Leben der Religiosität. Und ich sehe, wie ganz viele auch verwirrte Christen, viele Christen, die sitzen in ihren Winkeln, in ihren Häusern, verwirrt, im Chaos, im Selbstmitleid. Ich sehe ganz viele Christen auch im Selbstmitleid sitzen. Die sitzen in ihren Häusern im Selbstmitleid, lecken ihre Wunden und reden nur über diese Dinge, die sie erlebt haben in der Vergangenheit. Der Herr möchte sagen, steh auf aus deinem Winkel, komm raus aus deiner Ecke. Ich habe dich nicht berufen dazu, dass du in einem Winkel sitzt mit deinen Verletzungen, sondern ich habe dich berufen dazu, dass deine Verletzungen geheilt sind und du als geheilte Person andere auch wieder zur Heilung führen kannst. Und ich sehe, wie die Liebe des Herrn ganz viele verletzte Christen aus ihren Winkeln herausführt und sie wiederum zusammenführt, zuerst mit Jesus und dann mit seinem Leib. Ich sehe es so wie eine Art Wiederauferstehung des Leibes Jesu Christi, der Gemeinde. Ein Wiedererweckt werden, ein wieder neues zusammengefügt werden, in wahrer göttlichen Einheit und Liebe zueinander. Und der Herr sagt, das, was du jetzt siehst, das soll dir keine Sorgen machen. Denn wenn du die Augen aufhebst, dann kannst du bereits sehen, die Ohren haben zu hören und Augen haben zu sehen, die werden bereits sehen, wie mein siegreicher Leib auch in den deutschen Ländern siegreich ist. Der Herr küsst seinen verletzten Leib wiederum wach und heil. Und sie kommen raus aus den Winkeln, aus den versteckten Ecken, aus den Häusern, wo sie in ihrer Einsamkeit sitzen und hoffen, dass sie doch irgendwie wieder vom Herrn verwendet werden. Und der Herr sagt, ja, ich rufe euch da heraus. Ich rufe euch heraus. Lass deine Verletzungen los, ich bin dein Heiler. Und ich sehe, wie eine wahre Versöhnung und Wiederherstellung kommt, auch zwischen Leitern und dem Leib, Leitern und dem Volk, dass nichts ist, was ein Mensch versucht hat zu machen, sondern dass ein wahres göttliches Wirken ist durch den Geist Gottes selbst. Und diese Gemeinde, die der Herr gründet, wie die Gemeinde, es ist die Gemeinde, die tatsächlich auch die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde sichtbar werden lassen wird. Und ich sehe für diese Gemeinde hier in Liechtenstein, ich sehe, dass diese Gemeinde voll gepflastert ist mit Flaggen von vielen Nationen dieser Welt. Und Herr möchte sagen, ich habe euch schon von Anfang an den Auftrag gegeben für die Nationen und nicht nur für euch selbst. Der Herr möchte dir sagen, ich habe meine Meinung nicht geändert. Es ist nach wie vor mein Plan, dass ihr ein Musterbeispiel sein werdet für die Nationen dieser Welt, was ich baue und was ich tue und was ich wirke. Und durch diese Gemeinde werden andere Nationen beeinflusst werden auf eine Art und Weise. Ich sehe, wie viele Menschen weggeschickt werden aus dieser Gemeinde in viele Winkel der Erde. Und sie werden dorthin geschickt werden, um Licht zu sein und Salz zu sein und die Güte Gottes in vielen Ländern dieser Welt zu verbreiten. Ich sehe ein Wirken unter den Jugendlichen hier in dieser Gemeinde. Einen neuen Hunger, ein neues Verlangen nach tiefer Intimität mit Jesus Christus. Ich sehe, wie junge Menschen hier in dieser Gemeinde zusammenkommen werden. Nicht um der Programme willen, sondern um der manifestierten, erlebten, spürbaren Gegenwart Jesus Christus. Ich sehe eine Leidenschaft, wie junge Menschen hier zusammenkommen werden. Und sie werden ihren Fokus so auf Jesus haben, dass sie stundenlang nur heulend am Boden liegen werden, weil Jesus ihr Herz ergriffen hat. Der Herr möchte sagen, die jungen Leute, die werden mich als den kennenlernen, den sie in Wahrheit in ihrem Herzen gesucht haben und nachdem sie sich gesehnt haben. Ich sehe eine enorme Werteverschiebung, die der Herr bringen wird auf die jungen Leute in dieser Gemeinde. Dinge, die von ganz großer Wertigkeit waren. Menschliche Ziele, menschliche Weisheiten, Erfolge, Karriere. Die Werte werden sich völlig verschieben. Hin zu Jesus und Jesus und Jesus allein. Und das wird ansteckend sein. Es wird ansteckend sein, was Gott durch die jungen Leute hier in dieser Gemeinde tun wird. Und der Herr möchte euch auch sagen, ich werde euch vertrauen mit den materiellen Reichtümern dieser Welt. Denn ihr wart treu, ihr habt Treue bewiesen. Immer wieder habt ihr Treue bewiesen in der Vergangenheit. Und ich werde euch vertrauen mit den materiellen Gütern dieser Welt. Ich werde euch apostolische Autorität geben, um die materiellen Güter dieser Welt so zu verwalten, dass viele Länder dieser Welt erreicht werden können von dem, was hier geschehen wird. Und ihr werdet die Weisheit haben, wie ihr mit diesen Finanzen umgehen werdet. Und ich sehe auch, dass die Einheit in dieser Gemeinde eine Einheit sein wird, die ansteckend sein wird für viele, viele, viele andere Gemeinden in diesen Ländern rundherum. Der Herr möchte sagen, ich habe nicht vergessen, was ich gesagt habe. Dass ich euch schmelzen werde wie die Zuckerstücke, die in ein einziges Stück zusammenschmelzen werden. Wo es nicht mehr um persönliche, individuelle Dinge gehen wird, sondern wo es darum gehen wird, dass ihr mich gut repräsentiert. Und das werdet ihr auch tun. Ich werde weiterhin wirken und arbeiten in der Leiterschaft dieser Gemeinde, damit ihr so eins seid, wie ich und der Vater eins bin, sagt der Herr. Und das wird eine Einheit der Liebe und der Ehre sein. Eine Einheit, die von mir gewirkt wird, nicht von Menschen. Und das Übernatürliche wird natürlich fließen. Immer wieder habt ihr versucht, Ausdrücke des Übernatürlichen wieder zu erwecken. Und der Herr möchte sagen, ihr braucht gar nichts wieder zu erwecken. Ich bin es, der mehr Verlangen hat, dass das Übernatürliche ganz natürlich ausgedrückt wird hier. Und meine Sehnsucht danach ist viel größer, als es eure Sehnsucht je sein kann. Und der Herr wird das Übernatürliche wieder ganz natürlich werden lassen hier in dieser Gemeinde. Und ich sehe, wie überall in den deutschen Ländern, wie überall so richtige kleine Feuer aufbrechen werden. Es werden Feuer sein des Übernatürlichen. Es werden Feuer sein, wo das Übernatürliche sich ganz natürlich ausdrückt. Es werden Menschen sein, die ganz einfache Menschen sind, von denen niemand gehört haben, aber plötzlich sie treffen sich zusammen in ihren Häusern und da gibt es Manifestationen des Übernatürlichen, weil sie gelernt haben, mir zu vertrauen. Und der Herr möchte sagen, ich werde den Fokus umlenken. Den Fokus umlenken, wo ihr die Wunder nur sucht für euch. Dahin, dass ihr die Wunder sucht für die Verlorenen, die sie dringender brauchen als ihr selbst. Und der Herr ist dabei, den Fokus seiner Gemeinde in den deutschen Ländern umzulenken. Weg von dem Gott, der mir mein Wunder gibt, hin zu dem Gott, der sein Wunder durch mich fließen lässt, zu denen, die es dringend brauchen, die ihn noch nicht kennen. Und er ruft sein Volk weg von der Selbstsüchtigkeit hin zur Selbstlosigkeit. Wo die Gemeinde tatsächlich ihr Leben niederlegen wird für den Herrn und füreinander. Vater im Himmel, wir sind hier für dich. Jesus, wir sind hier für dich, nicht für uns. Herr, mögest du eine Gemeinde haben, die nicht für sich selbst lebt, sondern nur für dich lebt. Damit du sichtbar werden kannst in dieser Welt. Wir werden einfach noch einen Augenblick verbringen in dieser Atmosphäre. Während der Lobpreis habe ich ein Wort für den Schlagzeugspieler. Ist der hier? Ist er nicht hier? Nein? Okay. Wenn er nicht hier ist, hat keinen Sinn. Doch, doch, es ist aufgenommen. Okay. Okay. Dann, wenn er das später anschaut. ich habe ihn gesehen. Oder sage ich, ich habe dich gesehen. Du warst ganz umhüllt vom Licht da. Und als du gespielt hast, als du dein Schlagzeug gespielt hast, und ich habe gespürt, du hast es wirklich gespielt für den Herrn. Und dann habe ich irgendwie bekommen vom Herrn, dass wenn du deine Motive, deine Herzen prüfst und wirklich alles nur, was du tust, nur für ihn und nur für seine Ehre tust, dann wird er für dich Türe aufmachen, dass sodass die Träume deines Herzens in Erfüllung gehen werden. Aber alles hängt davon ab, was immer, dass du wirklich prüfst deine Motive, dein Herz. Das ist wirklich, dass du das nicht für irgendetwas anderes Motiv tust, als nur für ihn und ihn zu verherrlichen. Und dann, wenn du das tust, dann wirst du alle deine Träume in Erfüllung gehen sehen. Wir müssen auch der Zeit wegen bald zum Ende kommen. Die Kinder sind schon hier, wir werden einige Minuten noch nehmen. Wie wir euch hier angekündigt haben, und ich bin nicht einer, der gerne wegläuft, ich liebe Menschen, ich liebe es, Menschen zu dienen, aber da wir heute noch per Auto noch Richtung England fahren müssen, müssen wir eben zusammenpacken und abhauen. Meine liebe Debbie, unser Clayton und ich, und ich danke euch auch, dass ihr das versteht. Ich verstehe auch sehr gut, dass jeder möchte noch, dass er mit uns redet, wir vielleicht für ihn beten, aber das ist eben heute nicht möglich. Und dafür danke ich euch da auch, dass ihr das versteht. Aber ihr habt ja das Licht, das bereits Licht wurde in eurem Leben, in eurem Herzen. Da braucht ihr ja... braucht ihr keinen Reinhard mehr. Aber ich empfinde, dass der Herr Nieren heilt. Jetzt sehen wir, ich habe keine Ahnung, aber wir haben bestimmt viele Leute online. Und ich habe immer wieder erlebt, dass durch solche Worte der Erkenntnisse und Heilungen, die wir ausgesprochen haben, dass Leute sehr oft auch danach, auch manchmal Wochen und Monate danach, haben sie das Video angehört und sie hatten da spontan Heilung erlebt. Da haben wir ganz tolle Geschichten erlebt und ganz viele Wunder erlebt. Und ich empfinde, dass das sind Menschen hier, die haben ein Problem mit den Nieren. Ich sehe, dass der Herr Nierensteine entfernt, also übernatürlich in einem Augenblick. Aber ich sehe auch nicht nur Nierensteine, sondern auch kaputte Nieren, die der Herr wiederherstellt. Also wenn du jetzt hier bist in diesem Raum, dann nimm das für dich an. Gibt es jemand hier, der von Nierensteinen leidet in diesem Raum? Dann heb deine Hand. Sollte es jemand hier gehen oder der eine kaputte Niere hat hier, der ein Wunder braucht? Irgendjemand hier? Wo? Du, hast du Nierensteine? Hast du jetzt Schmerzen? Hast Schmerzen? Aber du spürst es. Alles, gibt es noch jemand hier in diesem Raum, der ein Wunder in den Nieren braucht? Wenn ihr da drüben auch, sagen Sie, wo? Ah, da hinten auch. Hast du Schmerzen jetzt? Nicht, okay. Die ihr jetzt ein Wunder braucht in den Nieren, leg ganz simpel da drüben auch. Leg ganz einfach deine Hand darauf, wo du weißt, dass das Problem ist. Ich bin ja kein Arzt, ich weiß ja gar nicht, wo das sind. Ich habe noch nie ein Problem mit den Nieren gehabt. Irgendwo sind sie ja. Ihr wisst es ohnehin, wenn ihr Schmerzen habt. Leg ganz einfach deine Hand drauf, ergreift das Wunder, das dir gehört. Die Leute, die online zusehen, jetzt live und die auch später noch dieses Video schauen, die Kraft Gottes hat ja keine Grenzen, weder zeitliche Grenzen noch geografische Grenzen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du derjenige bist, der dieses Wunder jetzt sich danach sehnt. Jesus, ich danke dir, dass du bereits bezahlt hast für dieses Wunder. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass deine Salbung es jetzt freisetzt und jetzt ermöglicht. Und Vater, das wollen wir ehren, dafür danken wir dir. Herr, ich befehle, alle Nierenschmerzen jetzt in diesem Augenblick zu gehen. Wir brechen und wir widerstehen jeden Krankheitsgeist und wir befehlen dir, lass jetzt diese Leute los. Wir befehlen Nierensteinen jetzt, dich aufzulösen in diesem Augenblick. Wir befehlen kaputten Nieren jetzt wiederhergestellt zu sein. Sei heil, sei frei und wir setzen diese neuen Nieren jetzt frei für dich. Und Herr, wir danken dir für dieses Wunder. Hattest du Schmerzen? Der hatte ja keine Schmerzen, der auch nicht. Hattest du Schmerzen? Auch nicht. Schade. Naja, es ist ja wirklich schade, denn wenn jemand wirklich schlimme Schmerzen gehabt hätte, der ist jetzt schmerzfrei, dann sonst müssen wir, der Arzt muss das dann erst zeigen. Oh Herr, danke, danke, danke. Ich sehe, dass eine ganze Anzahl von so Knochenversteifung, Arthrose, so Arthrose-Entzündungen, der Herr jetzt die Leute freisetzt. Das sind eine ganze Anzahl von Leuten, die haben in verschiedenen Gliedern ihres Körpers, haben sie da Arthrose, Entzündungen, manchmal, die kommen und gehen, und manche Leute, die haben die chronisch und ständig. Und der Herr möchte dich auch jetzt davon freisetzen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Vater bist. Jesus, ich danke dir, dass deine heilende Kraft ständig aktiv ist, ständig hier ist. Das liebst du ja, die Leute zu heilen, Herr. Wir danken dir, dass du es liebst, deine Kinder gesund zu haben und heil zu haben. Und Vater, wir sprechen auch hier aus, jeden Geist der Krankheit widerstehen wir. Wir befehlen, jeder Arthrose zu gehen. Wir empfehlen, allen Entzündungen aus diesen Gliedern zu gehen. Wir empfehlen, steife Glieder wieder beweglich zu werden. Ich sehe, wie der Herr richtig steife Glieder wieder beweglich macht. Die fangen sich jetzt an zu bewegen. Wenn du hier bist und du hattest diese steifen Glieder, beginn sie jetzt einfach zu bewegen. Ich sehe, wie das Öl des Heiligen Geistes jetzt so richtig diese steifen Glieder wieder beweglich macht. Fang an, die Glieder zu bewegen, die steif waren, und du wirst sehen, wie der Geist Gottes jetzt sein Öl, sein eigenes heilendes Öl da hineinfließen lässt durch deine Glieder und sie wieder heil sind. Vater, wir danken dir für dieses Wunder. Herr, wir danken dir. Meine lieben Freunde, ich werde jetzt abdanken. Die Zeit ist gekommen. Schön, dass ihr gekommen seid, so viele Leute. Vor allem schön, dass ihr nicht wegen mir gekommen seid, sondern wegen Jesus gekommen seid. Denn dann werdet ihr nicht enttäuscht. Alle, die angereist sind wegen mir, ihr werdet jetzt halt müssen enttäuscht nach Hause fahren. Das gehört so, wenn wir Menschen nachlaufen. Das ist ganz gut so. Damit wir endlich lernen, nicht Menschen nachzulaufen, sondern nur Jesus Christus, okay? Ich hoffe, ihr lernt das schneller und braucht nicht zu lange, das zu lernen. Jeder, der Menschen nachläuft, wird in Enttäuschung enden. Jeder, der Jesus nachläuft, wird nicht in Enttäuschung enden. Also wenn ich euch dahin bringen kann, dass ihr Jesus als das Zentrum macht, in euch an ihn haftet, wenn er mich dazu verwenden kann, dann war es gut. Aber wenn ihr euch an mich haftet oder irgendeinen anderen großen Mann Gottes auf dieser Welt, egal wo er ist und wie er heißt, dann werdet ihr irgendwann einmal so enttäuscht werden, dass ihr vielleicht sogar von Gott enttäuscht seid. Also macht das nicht. Tut das auf keinen Fall, okay? Herzlichen Dank noch an die Leiterschaft dieser Gemeinde. Mein lieber Topsy, Daniel, es war so schön, mit euch etwas Zeit zu verbringen. Romy, Christian und alle anderen wunderbaren Leute, es war so schön, hier zu sein. Wir werden schauen, ob wir es nochmal schaffen dieses Jahr. Unser Terminkalender ist relativ voll, also sehr, sehr, sehr voll. Aber irgendwo werden wir schauen, dass wir noch einen Termin hineinzwingen können, dass wir uns wiederum hier sehen. Und die Leute fragen immer, warum kommst du nur nach Liechtenstein? Da gibt es so viele andere Orte, die dich einladen in Deutschland. Da gibt es viele, ja, die gibt es. Aber wir kommen nach Liechtenstein, weil wir uns dazu entschieden haben, hier kommen wir hierher. Also wenn du fragst, warum kommt der Rainer immer nach Liechtenstein, weil der Rainer das so will. Okay? Darum kommt der Rainer nach Liechtenstein. Herzlichen Dank, meine lieben Freunde. Wir lieben euch tatsächlich wirklich sehr.